Vielversprechender ist es auch hier, sich bei der Definition von Konservativismus auf die 6 Grundprinzipien zu stützen. Konservative legen besonders viel Wert auf Loyalität zu einem Volk oder einer Religion. Außerdem ist ihnen Autorität wichtig, also klare Hierarchien und Ehre, sowie Reinheit in Bezug auf Körper, Sex und fremde Menschen. Das Reinheitsprinzip unterstellt Sloterdijk übrigens stillschweigend in besagtem Interview, wenn er von der Immunität des Staates spricht und bestimmte Kommunitäten als eine kulturelle Infektion ansieht. Ob er dabei an muslimische Flüchtlinge denkt, bleibt bei ihm durch den raunenden Duktus wie so oft im Dunkeln. Die meisten Definitionen, die sich nicht an den 3 konservativen Prinzipien orientieren, sind also aus 2 Gründen fraglich. Entweder sie sehen Konservativismus als eine Theorie über die Rolle des Staates und nicht primär als einen Lebens- und Denkstil, der wie alle politischen Haltungen auf emotionalen Prinzipien beruht. Oder sie fassen Konservativismus als bloße Gegenposition zur radikalen Linken auf. Das ist aber wenig hilfreich, weil dann alle jenseits des linken Randes notwendigerweise konservativ sind, also auch die Liberalen und die bürgerliche Mitte.